Um nur ein fragwürdiges Beispiel zu nennen. Die Linguistin Elisabeth Wehling behauptet, das Wort Islamophobie erzeuge wie das Wort Spinnenphobie einen Frame von Panik. Es mache Muslime wie Spinnen zu Angstauslösern und suggeriere damit, dass sich Menschen zu Recht vor dem Islam fürchten. Diese Behauptung ist abenteuerlich, zumal Wehling sie nicht empirisch belegt. Ihrer Argumentation zufolge müsste man diesen Effekt dann auch bei Wörtern wie Xenophobie und Homophobie beobachten können. Tatsächlich stellt die Wortbildung der deutschen Sprache einfach mehrere Möglichkeiten bereit, die Abwertung anderer zu beschreiben, zum Beispiel mit Antisemitismus oder Judenfeindlichkeit, Xenophobie oder Fremdenangst. Nur wer ohnehin schon islamophob ist, sieht die Schuld an seiner Islamophobie bei den Muslimen. Das Wort Islamophobie hat damit nichts zu tun. Die Auffassung, Wörter würden unser Weltbild beeinflussen oder gar festlegen, auch als sprachliche Relativitätsthese bekannt, hat mehr mit Sprachmystik als mit seriöser Wissenschaft zu tun. Für sich genommen beeinflussen Wörter nicht unser Denken, sondern sie rufen allenfalls manchmal Emotionen hervor, die wiederum Einfluss auf Entscheidungen haben. Versetzt man Versuchspersonen in Angst- oder Ekelzustände, fällen sie zwar etwas konservativere moralische Urteile als im neutralen Zustand, doch solche Emotionen hängen nicht an Wörtern. Mit Bildern kann man sie genauso gut und oft sogar besser hervorrufen. Die Wörter sind also lediglich Vermittler, nicht die direkten Auslöser. Natürlich stimmt es, dass Wörter wie Flüchtlingswelle und Flüchtlingsflut Flüchtlinge entindividualisieren und als bedrohliche Naturkatastrophe darstellen. Dass dieses Gefühl der Bedrohung durch Wörter entsteht, ist meines Wissens bisher nicht empirisch nachgewiesen. Nicht das Wort Schmarotzer macht Menschen fremdenfeindlich, sondern umgekehrt. Wenn jemand fremdenfeindlich ist, wird er eher Worte wie Schmarotzer verwenden. Die Verrohung des Diskurses ist also eher ein Symptom als ein Auslöser des Rechtsrucks. Man muss schon eine menschenfeindliche Einstellung haben, um darauf anzusprechen, wenn Politiker wie André Poggenburg Türken als Kümmelhändler, Kameltreiber und vaterlandsloses Gesindel diffamieren. Bei Menschen mit einem progressiven Emotionsprofil lösen solche Wörter das Gegenteil aus, nämlich eine Abwehrreaktion. Rechtsradikale Politiker setzen in ihrer Rhetorik allerdings darauf, bei den Verunsicherten die Angst vor Fremden und die Wut auf die Mächtigen zu einer handfesten Fremdenfeindlichkeit und zu Hass auf die Eliten auswachsen zu lassen. Eine typische Strategie von Populisten.